auch im Mars. Das Bier fließt weiter, ohne Verdruss. Du denkst, es ist ja sowieso bald Schluss. Nach einigen Jahren merkst du schon, die dicke Wampe fordert ihren Lohn. Das mollige Gesicht wird immer länger und die schönsten Hosen werden enger. Ist dein treuster Freund. Dein Bierbauch lässt dich nie im Stich. Dein Bierbauch wird immer bei dir bleiben. Er wird dich selbst bis ins Grab begleiten. Von deinem Freund wirst du ausgelacht, als dicke Sau manchmal angemacht. Du weißt, du, wie es um dich steht, für eine Runde.